Die Delegation des Außenministeriums der DVRK unter Leitung des Vizeaußenministers Choi Hee-chol besuchte am 26. Juli die Republik der Philippinen. Während seines Besuches führte Choi Hee-chol mit dem philippinischen Vizeaußenminister Enrique González Manalo Verhandlungen. Die beiden Seiten tauschten miteinander ihre Meinungen über die Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern entsprechend den Forderungen der gegenwärtigen Situation und über die regionalen und internationalen Fragen von gegenseitigen Interessen tief eingehend aus.